Zweites Kapitel: Erlebnisse in Wien. Adolf fährt nach Wien. Schon seit langem war mir aufgefallen, dass Adolf sich bei seinen Gesprächen einerlei, ob es sich dabei um Fragen der Kunst, der Politik oder um das eigene Lebensschicksal handelte, mit dem altvertrauten, aber kleinbürgerlichen Linz nicht mehr zurechtfinden konnte und immer mehr Wien in den Mittelpunkt seiner Betrachtungen rückte. Wien, damals noch die glanzvolle Kaiserstadt, die faszinierende Metropole eines Staates von über 45 Millionen Menschen, versprach ihm alle Hoffnungen zu erfüllen, die er an die Zukunft stellte. Diese Hoffnung gründete sich darauf, dass Adolf in der Zeit, von der ich spreche, vom Sommer des Jahres 1907, Wien bereits von einem Besuche im Vorjahre kannte. Im Mai und Juni des Jahres 1906 war er bereits in Wien gewesen, lange genug, um sich an dem, was ihn vor allem nach Wien zog, das Hofmuseum, die Hofoper, das Burgtheater, die großartigen Bauten am Ring, zu begeistern, zu kurz, um noch nicht die Not und das Elend zu sehen, das sich hinter der prunkvollen Fassade der Kaiserstadt verbarg. Dieses von seiner künstlerischen Fantasie übersteigerte, durchaus illusionäre Bild, das er sich bei seinem ersten Besuch von Wien gemacht hatte, übte eine ungeheure Anziehungskraft auf ihn aus. In seinen Gedanken weilte er oft gar nicht mehr in Linz, sondern lebte bereits mitten in Wien, wobei ihm seine unerhörte Fähigkeit, das Unmittelbare und Wirkliche einfach zu übersehen und das nur in seiner Vorstellung Bestehende als Wirklichkeit zu nehmen, sehr zustatten kam. Ich muss hier an den Angaben, die Adolf Hitler in seinem Buch »Mein Kampf« über diesen ersten Aufenthalt in Wien machte, eine an sich geringfügige Korrektur vornehmen. Wenn er schreibt, dass er bei seiner ersten Fahrt nach Wien noch nicht 16 Jahre alt war, so stimmt das nicht. Denn tatsächlich hatte er damals kurz vorher seinen 17. Geburtstag begangen, stand also bereits im 18. Lebensjahr. Hingegen decken sich die Worte, die er im weiteren Verlaufe über diesen ersten Besuch in Wien schreibt, völlig mit meiner eigenen Erinnerung. Ich fuhr hin, um die Gemäldegalerie des Hofmuseums zu studieren, hatte aber fast nur Augen für das Museum selber. Ich lief die Tage vom frühen Morgen bis in die späte Nacht von einer Sehenswürdigkeit zur anderen, allein es waren immer nur die Bauten, die mich in erster Linie fesselten. Stundenlang konnte ich so vor der Oper stehen, stundenlang das Parlament bewundern, die ganze Ringstraße wirkte auf mich wie ein Zauber aus tausend und einer Nacht. Wohl kann ich mich sehr gut daran erinnern, mit welcher Begeisterung mir mein Freund von seinen Eindrücken in Wien erzählt hat, jedoch sind mir Einzelheiten dieses Berichtes nicht im Gedächtnis geblieben. Umso glücklicher bin ich über den Umstand, dass gerade von jenem ersten Aufenthalt in Wien die Karten, die mir Adolf damals schrieb, erhalten geblieben sind. Diese insgesamt 4 Karten stellen, abgesehen von ihrem biografischen Wert, wichtige graphologische Dokumente dar, weil sie meines Wissens die frühesten zusammenhängenden und erhalten gebliebenen Schriftzüge Adolf Hitlers wiedergeben. Eine seltsam ausgeschriebene, überaus zügige Schrift, hinter der man nicht einen Jüngling von kaum 18 Jahren vermuten würde. Während die mangelhafte Orthographie nicht nur eine vielfach gestörte, unruhige Schulbahn, sondern auch eine gewisse Gleichgültigkeit in diesen Dingen erkennen lässt. Bezeichnend für die Interessenrichtung meines Freundes, der mir lediglich Ansichtkarten von Bauwerken schickte. Ein anders gearteter junger Mensch dieses Alters hätte bestimmt andere Ansichtskarten für seinen Freund ausgewählt. Schon die erste Karte, die er mir schreibt, sie ist vom 7. Mai 1906 datiert, stellt ein Glanzstück der damaligen Ansichtskartenproduktion dar. Sicherlich hat Adolf dafür ein für seine Begriffe schönes Stück Geld geopfert. Die Karte lässt sich nämlich auseinanderfalten und stellt eine Art Triptychon dar, das eine Gesamtansicht des Karlsplatzes mit der Karlskirche im Mittelpunkt wiedergibt. Der Text lautet in buchstabengetreuer Wiedergabe: Diese Karte dir sendend, muss ich mich zugleich entschuldigen, dass ich so lange nichts hören ließ. Ich bin also gut angekommen und steige nun fleißig umher. Morgen gehe ich in die Oper in Tristan, übermorgen in Fliegenden Holländer und so weiter. Trotzdem ich alles sehr schön finde, sehne ich mich wieder nach Linz. Heute ins Stadttheater. Es grüßt dich dein Freund Adolf Hitler. Auf der Ansichtsseite der Karte ist oben ausdrücklich das Konservatorium bezeichnet. Wohl ein Grund, weshalb Adolf gerade diese Karte auswählte, denn er spielte schon damals mit dem Gedanken, dass wir einmal gemeinsam in Wien studieren würden, und versäumte keine Gelegenheit, mir diese Möglichkeit verlockend darzustellen. Am unteren Rande der Karte fügt er an: Gruß an deine werten Eltern. Zum Inhalt dieser Karte möchte ich nur sagen, dass ich die Worte »Trotzdem ich alles sehr schön finde, sehne ich mich wieder nach Linz« keineswegs sich auf Linz beziehen, das ihn angesichts der großartigen Bauwerke in Wien sicherlich sehr bescheiden und provinziell vorgekommen ist, sondern auf Stefanie, die er umso inniger liebte, je weiter er von ihr getrennt war. Gewiss befriedigte es seine ungestüme Sehnsucht nach ihr, dass er inmitten der fremden, teilnahmslosen Großstadt, in der er sich einsamer fühlte denn je, diese Worte hinschreiben konnte, die nur der in sein Geheimnis eingeweihte Freund zu verstehen vermochte. Noch am gleichen Tage, am 7. Mai 1906, schickt Adolf eine zweite Karte an mich ab, auf der die Bühne des Hofoperntheaters zu sehen ist. Vermutlich hat ihn gerade diese besonders gelungene Aufnahme, die noch einen Teil der Innenausstattung erkennen lässt, gereizt. Dazu schreibt Adolf: »Nicht erhebend ist das Innere des Palastes, ist außen mächtige Majestät, welche dem Bau den Ernst eines Denkmales der Kunst aufdrückt, so empfindet man im Inneren eher Bewunderung denn Würde. Nur wenn die mächtigen Tonwellen durch den Raum fluten und das Säuseln des Windes dem furchtbaren Rauschen der Tonwogen weichen, dann fühlt man Erhabenheit, vergisst man das Gold und den Samt, mit dem das Innere überladen ist.« Adolf H. Auf der Vorderseite der Karte ist wieder der Gruß an deine werten Eltern beigefügt. Im Übrigen ist Adolf hier ganz in seinem Element. Vergessen ist der Freund, vergessen sogar Stefanie. Kein Gruß, keine Andeutung, so gewaltig ist das Erlebnis, das Adolf bis ins Innere erschüttert hat. An der Unbeholfenheit des Stiles merkt man, dass seine sprachliche Ausdrucksfähigkeit nicht hinreicht, um Größe und Gewalt dieses Eindruckes wiederzugeben. Aber gerade dieser sprachlichen Hilflosigkeit, die wie das verzückte Stammeln eines Enthusiasten wirkt, lässt sich die Wucht dieses Erlebnisses nachempfinden. War es doch der höchste Traum unserer Jugendjahre in Linz, einmal statt der unzulänglichen Aufführungen in diesem Provinztheater eine vollendete Darstellung in der Wiener Hofoper zu erleben. Gewiss zielte Adolf mit dieser überschwänglichen Schilderung auch auf mein eigenes kunstbegeistertes Herz. Was konnte mir Wien verlockender erscheinen lassen als der begeisterte Nachhall solcher künstlerischen Eindrücke? Schon am nächsten Tage, am 8. Mai 1906, wird wieder an mich geschrieben, gewiss auffallend, dass mir Adolf innerhalb von 2 Tagen 3-mal schreibt. Was ihn dazu trieb, wird aus dieser Karte ersichtlich, die eine Außenansicht der Wiener Hofoper wiedergibt. Auf dieser Karte schreibt er: »Es zieht mich doch wieder zurück nach meinem lieben Linz und Urfa. Will oder muss den Benkiser wiedersehen. Was er wohl macht? Also ich komme Donnerstag um 3:55 in Linz an. Wenn du Zeit hast und darfst, hole mich ab. Dein Freund Adolf Hitler. Einen Gruß an deine werten Eltern.« Das Wort Urfa, in der Eile falsch geschrieben, ist unterstrichen, obwohl Adolfs Mutter damals noch in der Humboldtstraße, also gar nicht in Urfa, wohnte. Selbstverständlich gilt diese Bemerkung Stefanie ebenso wie das für diese vereinbarte Kennwort Benkiser. Der Satz »will und muss den Benkiser wiedersehen« ist für Adolf Ausdrucksweise und Charakter überaus typisch. Bezeichnend für seine Auffassung ist aber auch die Wendung »Wenn du Zeit hast und darfst, hole mich ab«. Er respektiert also, obwohl es ihm um eine dringende Angelegenheit geht, mein Gehorsamsverhältnis zu meinen Eltern. Mehr als der doppelte Hinweis auf Stefanie und die angekündigte Rückkehr meines Freundes bewegte mich damals eine flüchtige, über der Ansicht der Hofoper gekritzelte Bemerkung. Heute 7-5212 Tristan. Die Verbindung der auf der Karte dargestellten Hofoper, die mir noch unbekannt war, mit der Vorstellung, in diesem Prachtbau den geliebten Tristan zu sehen, 4,5 Stunden, welches einmalige Glück, erweckte in mir die unbändige Sehnsucht, bald Gleiches erleben zu können. Es ist mir leider unmöglich festzustellen, ob Adolf damals wirklich am darauffolgenden Donnerstag nach Linz zurückgekehrt ist oder ob er mit dieser Angabe nur seiner unstillbaren Sehnsucht nach Stefanie abhelfen wollte. Die Bemerkung in Mein Kampf, wonach der erste Wiener Aufenthalt nur etwa 14 Tage gedauert habe, stimmt nicht. Tatsächlich weilte er rund 4 Wochen in Wien, wie dies die Karte vom 6. Juni 1906 beweist. Diese Karte, die den Franzensring mit dem Parlament wiedergibt, hält sich an die übliche Form. Dir und deinen werten Eltern sende ich hiermit die herzlichsten Glückwünsche zu den Feiertagen. Mit vielen Grüßen, hochachtungsvoll, Adolf Hitler. Mit diesem von seinem ersten Aufenthalt in Wien gewonnenen Bilde, das von der Sehnsucht nach Stefanie verklärt wurde, ging Adolf in den kritischen Sommer des Jahres 1907. Was er in jenen Wochen durchlebte, glich in manchem der schweren Krise, die er 2 Jahre vorher durchgemacht hatte. Damals hatte er nach langem Bedenken endgültig mit der Schule abgerechnet und damit Schluss gemacht, so bitter es seine Mutter schmerzte. Die schwere Erkrankung hatte ihm den Übergang erleichtert, doch dieser Übergang führte lediglich in die Hohlheit des gemächlichen Lebens. Ohne Schule, ohne festes Berufsziel hatte er 2 Jahre hingebracht und ohne selbst etwas zu verdienen bei der Mutter gelebt. Keineswegs waren dies müßige Jahre. Ich kann es durch meinen täglichen Umgang mit Adolf bezeugen, wie intensiv mein Freund damals studiert und gearbeitet hat. Aber dieses Selbststudium ließ ebenso wenig wie seine künstlerische Betätigung ein bestimmtes Ziel erkennen. Er fühlte selbst, dass es in dieser Art nicht mehr weitergehen konnte. Es musste etwas geschehen, eine grundlegende Änderung, die seinem Ziel und planlosen in den Tag hineinleben eine klare Richtung gab. Nach außen hin bekundete sich dieses Suchen nach einem neuen Wege in gefährlichen Depressionen. Ich kannte diese Gemütszustände meines Freundes, die im krassen Gegensatze zu seiner ekstatischen Hingabe und Aktivität standen, nur zu gut und wusste, dass ich ihm dabei nicht helfen konnte. Er war in solchen Stunden unzugänglich, verschlossen, fremd. Es kam vor, dass wir uns 1 oder 2 Tage lang überhaupt nicht trafen. Ging ich dann in die Humboldtstraße, um ihn wiederzusehen, empfing mich seine Mutter mit großem Erstaunen. »Adolf ist fortgegangen«, erklärte sie, »er muss ja ohne dies auf der Suche nach Ihnen sein.« Tatsächlich wanderte Adolf damals, wie er mir erzählte, tagelang, nächtelang, allein und einsam durch die Fluren und Wälder in der Umgebung der Stadt. Wenn ich ihn dann wiederfand, war er sichtlich erleichtert, mich um sich zu wissen. Fragte ich aber, was er denn habe, so bekam ich zur Antwort, »Lass mich in Ruhe« oder ein barsches, »Das weiß ich selber nicht.« Wenn ich dann weiter in ihn drang, fühlte er wohl meine Anteilnahme und sagte dann, milder gestimmt, »Schon gut, Gustl, aber helfen kannst du mir auch nicht.« Dieser zwiespältige Zustand dauerte mehrere Wochen lang. An einem schönen Sommerabend jedoch, als wir nach dem Bummel noch über die obere Donaulände gingen, löste sich allmählich der Bann. Adolf begann wieder in vertrauter Form zu sprechen. Am Bootshause Ister vorbei stiegen wir über den Turnleitenweg zum Jägermeierwald hinauf. Es ist dies ein steiler, wenig begangener Waldweg, der in vielen Serpentinen zur Aussichtswarte führt. Ich kann mich noch genau dieser Stunde entsinnen. Wir hatten zuvor wie gewöhnlich Stefanie gesehen, die am Arme ihrer Mutter über die Landstraße gegangen war. Adolf stand noch völlig im Zauber ihrer Erscheinung. Auch wenn er in dieser Zeit fast jeden Tag Stefanie sah, hatte diese Begegnung niemals etwas Gewöhnliches für ihn. Während Stefanie sich durch die stumme, aber streng in Grenzen der Konvention wahrende Huldigung dieses blassen, schmächtigen Jünglings wahrscheinlich schon längst gelangweilt fühlte, steigerte sich mein Freund von einer Begegnung zur anderen immer tiefer in seine Wunschträume hinein. Andererseits aber war er damals doch schon über jene romantischen Vorstellungen einer gemeinsamen Flucht oder eines Selbstmordes hinausgekommen. In beredten Worten schilderte er mir seinen Zustand. Tag und Nacht verfolge ihn das Bild der Geliebten. Er sei unfähig, etwas zu arbeiten, ja vermöge kaum mehr klar zu denken. Er fürchte, wahnsinnig zu werden, wenn dieser Zustand noch längere Zeit fortdauere, ein Zustand, den er von sich aus nicht zu ändern vermöchte, für den er aber auch nicht Stefanie verantwortlich machen könne. »Es gibt nur eines«, rief er aus, »ich muss fort, weit fort von Stefanie.« Auf dem Heimweg begann er mir seinen Entschluss genauer darzulegen. Die räumliche Trennung würde das Verhältnis zu Stefanie für ihn erträglicher machen, weil die Möglichkeit einer täglichen Begegnung fortfiele. Dass er dadurch Stefanie verlieren könnte, kam ihm nicht in den Sinn, so sehr war er davon überzeugt, sie für immer gewonnen zu haben. In Wirklichkeit war die Situation anders. Adolf empfand vielleicht schon, dass er, um Stefanie wirklich zu gewinnen, sie ansprechen oder sonst etwas Entscheidendes unternehmen müsste. Wahrscheinlich kam ihm selbst das abendliche Blickewechseln auf der Landstraße bereits etwas kindisch vor. Trotzdem fühlte er instinktiv, dass ein tatsächliches Bekanntwerden mit Stefanie seinen Lebenstraum jäh zerstören würde. Sagte er mir doch einmal, »Wenn ich mich Stefanie und der Mutter vorstelle, muss ich ihr sagen, was ich habe, bin und will. Meine Antwort würde sofort das Ende der Beziehungen herbeiführen.« Zwischen dieser noch im Unterbewusstsein schlummernden, nicht direkt ausgesprochenen, aber deutlich empfundenen Einsicht und der Erkenntnis, dass er sein Verhältnis zu Stefanie, wenn es nicht lächerlich werden sollte, auf eine feste Basis stellen müsste, gab es nur einen einzigen Ausweg, die Flucht. Sogleich begann er seinen Plan in allen Einzelheiten auszumalen. Ich erhielt genaue Instruktionen, was ich Stefanie zu sagen hätte, wenn sie mich verwundert nach dem Verbleiben meines Freundes fragen würde. Sie hat mich nie danach gefragt. Adolf selbst aber sah ein, dass er Stefanie eine gesicherte Existenz bieten müsste, wenn er um ihre Hand anhalten wollte. Doch dieses noch immer ungelöste und bei der Eigenart meines Freundes auch unlösbare Verhältnis zu Stefanie war nur ein Grund unter vielen, die ihn bewogen, von Linz fortzuziehen, allerdings der persönlichste und deshalb auch entscheidendste Grund, der immer wieder, wenn sich neue Hindernisse in den Weg stellten, in die Waagschale geworfen wurde, wohl auch deshalb, weil ich der einzige Mitwisser dieses Geheimnisses war und Adolf daher mit niemand anderem darüber reden konnte. Zugleich aber war es ihm darum zu tun, dem häuslichen Milieu zu entkommen. Der Gedanke, sich als junger Mann von 18 Jahren von seiner Mutter weiterhin erhalten zu lassen, war ihm unerträglich geworden. Adolf stand hier in einem schmerzlichen Zwiespalt, an dem er, wie ich mich oftmals überzeugen konnte, geradezu körperlich litt. Einerseits liebte er seine Mutter über alles. Sie war der einzige Mensch auf Erden, dem er sich ganz zugehörig fühlte. Ein Verhältnis, das von der Mutter mit gleicher Liebe erwidert wurde, so tief auch die Sorge war, die sie gerade wegen der von ihr erkannten ungewöhnlichen Anlagen ihres Sohnes empfand, die sie gelegentlich auch mit Stolz erfüllten, wie dies der Ausspruch beweist, er ist doch aus der Art gefallen. Andererseits aber fühlte sie sich noch immer verpflichtet, den Willen ihres verstorbenen Mannes zu erfüllen und Adolf auf eine gesicherte Berufsbahn zu bringen. Aber was galt bei der besonderen Eigenart ihres Sohnes als gesichert? Er hatte in der Schule versagt und die Absichten und Vorschläge der Mutter abgelehnt. Kunstmaler wollte er werden, hatte er ihr erklärt. Die Mutter konnte sich darunter nichts Befriedigendes vorstellen, denn in ihrem einfachen Wesen erschien alles, was mit Kunst und Künstlern zu tun hatte, als unsolid und leichtfertig. Adolf versuchte, ihre Meinung dadurch zu ändern, dass er ihr von der geplanten akademischen Ausbildung erzählte. Das klang schon besser. Schließlich war ja auch diese Akademie, von der Adolf mit zunehmender Begeisterung sprach, eine Art Schule. Vielleicht konnte er dort nachholen, was er in der Realschule versäumt hatte, dachte die Mutter. Ich habe bei diesen häuslichen Gesprächen immer wieder gestaunt, mit welcher Einfühlungsgabe und Geduld Adolf die Mutter von seiner künstlerischen Berufung zu überzeugen versuchte. Niemals wurde er dabei, wie sonst so oft, unwillig oder heftig. Manches Mal hat Frau Clara auch mir ihr Herz darüber ausgeschüttet. Ich war ja in ihren Augen gleichfalls ein künstlerisch veranlagter junger Mensch mit hohen Zielen. Weil ihr persönlich die Musik viel näher stand als die Zeichen- und Malversuche ihres eigenen Sohnes, fand sie nicht selten meine Ansichten überzeugender als die Adolfs, der mir für diese Hilfe sehr dankbar war. Aber es gab für Frau Clara einen entscheidenden Unterschied zwischen Adolf und mir. Ich hatte ein solides Handwerk ergriffen, meine Lehrzeit abgeschlossen und die Gesellenprüfung abgelegt. Wenn einmal das unsichere Lebensschifflein ins Schwanken geriet, hätte ich doch einen sicheren Hafen. Adolf aber steuerte völlig ins Ungewisse. Dieser Gedanke quälte die Mutter unausgesetzt. Trotzdem gelang es ihm, sie von der Notwendigkeit seines Entschlusses, auf die Akademie zu gehen und sich zum Kunstmaler auszubilden, zu überzeugen. Ich erinnere mich noch genau, wie glücklich Adolf darüber war. »Nun legt mir die Mutter nichts mehr in den Weg«, erklärte er mir eines Tages. »Anfang September gehe ich endgültig nach Wien.« Auch über die finanzielle Seite dieses Vorhabens hatte sich Adolf mit der Mutter ausgesprochen. Die Kosten der Lebenshaltung sowie des Studiums sollten aus dem kleinen Erbteil gedeckt werden, das ihm nach dem Tode des Vaters zuerkannt worden war und vom Vormund gewissenhaft verwaltet wurde. Bei sparsamster Wirtschaftsführung hoffte Adolf, damit ein Jahr auszukommen. Was weiterhin werden sollte, würde sich dann von selbst ergeben, meinte er. Vielleicht konnte er dann bereits durch den Verkauf von Zeichnungen und Bildern einiges dazu verdienen. Gegen diesen Plan wandte sich vor allem sein Schwager Raubal, der von der begrenzten Perspektive eines kleinen Steuerbeamten aus unfähig war, die Gedanken Adolfs zu verstehen. Das sei verrücktes Zeug, erklärte er, höchste Zeit, dass Adolf etwas Rechtschaffenes lerne. Raubal vermied zwar nach heftigen Auftritten, bei denen er, obwohl er weitaus älter war als Adolf, den Kürzeren gezogen hatte, jede direkte Aussprache. Doch umso hartnäckiger versuchte er, die Mutter zu beeinflussen. Adolf befragte darüber meistens die Kleine, wie er seine damals 11-jährige Schwester nannte. Wenn Paula erzählte, dass Raubal bei der Mutter gewesen sei, bekam Adolf einen Wutanfall. »Dieser Pharisäer verleidet mir mein Elternhaus«, sagte er einmal wütend zu mir. Anscheinend hatte Raubal auch mit dem Vormund Fühlung genommen, denn eines Tages kam der biedere Bauer Meierhofer, der aus Adolf am liebsten einen Bäcker gemacht hätte und bereits eine Lehrstelle für ihn gefunden hatte, nach Leonding herein, um sich mit der Mutter zu besprechen. Adolf fürchtete, dass der Vormund letzten Endes die Mutter dazu bringen könnte, ihm die Herausgabe der Erbschaft zu verweigern. Damit wäre die geplante Übersiedlung nach Wien unmöglich geworden. Doch dazu kam es nicht, wenngleich die Entscheidung eine Weile lang auf Messers Schneide stand. Am Schlusse dieses zähen Ringens stand alles gegen Adolf. Sogar, wie es in Miethäusern üblich ist, die Hausparteien. Frau Clara hörte auf das mehr oder weniger gut gemeinte Gerede und wusste vor Sorge und Gram um Adolf nicht mehr aus und ein. Wie oft saß ich damals, als Adolf seine kritischen Depressionen hatte und allein durch die Wälder lief bei Frau Clara in der kleinen Küche, hörte bewegten Herzens ihre Klage und versuchte, mich in dem schwierigen Experiment, diese vergrämte Frau zu trösten, ohne meinem Freunde Unrecht zu tun, im Gegenteil, durch mein Eingreifen die Ausführung seines Entschlusses zu erleichtern. Ich konnte mich wohl in Adolf hineindenken. Wie leicht wäre es ihm bei seiner großen Lebensenergie gefallen, einfach zusammenzupacken und auf und davon zu gehen, hätte nicht die Rücksichtnahme auf die Mutter ihn daran gehindert. Die kleinbürgerliche Welt, in der er leben musste, war ihm im tiefsten Herzen verhasst geworden. Es kostete ihn Überwindung, nach einsam in der Natur verbrachten Stunden wieder in diese enge, beschränkte Welt zurückzukehren. Die Seiten 143 und 144 des Buches sind Bildseiten. Seite 143, Stefanie, die Jugendliebe Adolf Hitlers, die Aufnahme stellt das Matura-Bild dar. Seite 144, handschriftliches Gesuch Adolf Hitlers um Zuerkennung einer Waisenrente für sich und seine Schwester Paula. Weiter im Text. Alles in ihm kochte und gärte. Er war hart und unzugänglich. Ich hatte es in diesen Wochen nicht leicht mit ihm. Aber das gemeinsam gehütete Geheimnis um Stefanie band uns unzertrennlich aneinander. Der holde Zauber, der von ihr, der Unerreichbaren, ausging, besänftigte die stürmischen Wogen. So blieb alles, obwohl für Adolf die Entscheidung längst gefallen war, durch die leichte Beeinflussbarkeit der Mutter noch lange im Unklaren. Doch auf der anderen Seite lockte Wien. Tausend Möglichkeiten barg diese Stadt für einen jungen, aufgeschlossenen Menschen, wie Adolf es war. Möglichkeiten, die ebenso zu den höchsten Gipfeln des Daseins führen konnte, wie in die düsteren Abgründe des Verlorenseins. Eine herrliche und zugleich grausam alles versprechende und alles verweigernde Stadt war dieses Wien. Sie forderte von jedem, der sich ihr verschrieb, den höchsten Einsatz. Das war es, was Adolf wollte. Ohne Zweifel stand ihm dabei das Vorbild seines Vaters vor Augen. Was wäre aus ihm geworden, wenn er nicht nach Wien gekommen wäre? Ein armer, ausgemergelter Flickschuster, irgendwo im ärmsten Waldviertel. Und was hatte Wien aus diesem armen, elternlosen Schustergesellen gemacht? Seit dem ersten Aufenthalt in Wien während des Frühsommers 1906 hatten diese noch sehr vagen Vorstellungen konkrete Gestalt angenommen. Wer sein Leben der Kunst geweiht hatte, konnte nur in Wien seine Fähigkeiten entfalten, denn in dieser Stadt konzentrierten sich die vollkommensten Leistungen auf allen Gebieten der Kunst. Adolf hatte bei seinem ersten vorübergehenden Besuche in Wien die Hofoper besucht und dort den Fliegenden Holländer, den Tristan, den Lohengrin gesehen. An diesem Maßstabe gemessen versanken die Aufführungen des Linzer Landestheaters in provinzielle Unzulänglichkeit. In Wien wartete das Burgtheater mit seinen klassischen Inszenierungen auf den begeisterten jungen Menschen. Dort gaben die Wiener Philharmoniker ihre Konzerte, jenes Orchester, das damals mit Recht als das Beste der Welt angesehen wurde. Dazu die Museen mit ihren unermesslichen Schätzen, die Bildergalerien, die große Hofbibliothek, unerhörte Möglichkeiten, sich selbst zu bereichern und fortzubilden. Linz hatte Adolf nicht mehr viel zu bieten. Was an dieser Stadt baulich zu verändern war, hatte er bereits auf seine Weise umgebaut. Es gab keine großen, lockenden Aufgaben mehr für ihn. Über einzelne Veränderungen im Stadtbild, etwa der Neubau der Bank für Oberösterreich und Salzburg auf dem Hauptplatz und den geplanten Neubau des Landestheaters, konnte er sich von mir berichten lassen. Aber er wollte nun Größeres vor Augen haben, die prunkvollen Bauten der Wiener Innenstadt, die großzügige, wahrhaft kaiserliche Anlage der Ringstraße statt der bürgerlich beschränkten Landstraße in Linz. Dazu kam, dass sein wachsendes Interesse für Politik in Linz kein Betätigungsfeld finden konnte. In dieser grundkonservativen Bauernstadt verlief das politische Leben in ruhigem Rahmen. Es geschah einfach gar nichts, was einen jungen Menschen politisch interessieren konnte. Es gab keine Spannungen, keine Konflikte, keine Unruhen. Aus dieser absoluten Windstille in das Zentrum des Sturmes vorzurücken, trug alle Kennzeichen des großen Abenteuers an sich. In Wien ballten sich die Energien des Donaustaates zusammen. 13 Nationen kämpften dort um ihre nationale Existenz und Freiheit. Dieser Nationalitätenkampf erzeugte eine geradezu vulkanische Atmosphäre. Sich mitten in diese hineinzustellen, unmittelbar Anteil zu nehmen an diesem Ringen, sich an dem Kampf aller gegen alle zu beteiligen, wie musste das ein junges Herz bewegen? Endlich war es soweit. Adolf kam freudestrahlend zu mir in die Werkstätte. Wir hatten damals gerade alle Hände voll zu tun, weil der Vater Auftrag erhalten hatte, für eine neu errichtete Heilstätte Matratzen anzufertigen. »Morgen fahre ich«, erklärte er mir kurz. Er bat mich, ihn, wenn möglich, auf den Bahnhof zu begleiten, denn er wollte nicht haben, dass die Mutter dorthin mitkäme. Ich wusste, wie peinlich es Adolf wäre, vor anderen Leuten von der Mutter Abschied nehmen zu müssen. Nichts verabscheute er mehr als eine öffentliche Preisgabe von Gefühlen. Ich versprach ihm mitzukommen und ihm beim Transport des Koffers behilflich zu sein. Andern Tags zur vereinbarten Stunde machte ich mich frei und ging in die Blütengasse, um meinen Freund abzuholen. Adolf hatte schon alles bereit gemacht. Ich nahm den Koffer, der ziemlich schwer war, weil Adolf sich von seinen Lieblingsbüchern nicht trennen konnte, und ging rasch fort, um nicht Zeuge des Abschieds sein zu müssen. Aber es ließ sich doch nicht ganz vermeiden. Die Mutter weinte, die kleine Paula, um die sich Adolf sehr wenig gekümmert hatte, schluchzte herzzerreißend. Als mich Adolf dann auf der Stiege einholte und nach dem Koffer griff, um mir zu helfen, sah ich, dass auch er nasse Augen hatte. Mit der Tramwei fuhren wir zum Bahnhof. Es kam kein richtiges Gespräch zustande. Wie es oftmals ist, wenn man Gefühle verbergen muss, sprachen wir nur über belanglose Dinge. Der Abschied von Adolf ging mir sehr zu Herzen. Ich erinnere mich noch, wie elend mir zumute war, als ich dann allein nach Hause gehen musste. Gut, dass in der Werkstätte so viel Arbeit auf mich wartete. Leider ist die Korrespondenz, die ich damals mit Adolf führte, verloren gegangen. Ich weiß nur, dass ich mehrere Wochen von ihm ohne Nachricht blieb. Aber gerade damals empfand ich besonders deutlich, was er für mich bedeutete. Andere junge Menschen gleichen Alters interessierten mich nicht. Ich wusste im Vorhinein, dass ich da nur Enttäuschungen erleben würde. Was interessierte denn diese Jungen anderes als seichtes, oberflächliches Tun und Treiben? Adolf war viel ernster, reifer als die meisten Menschen seines Alters. Seine Interessen waren vielseitiger und seine leidenschaftliche Anteilnahme hatte auch mich mitgerissen. Ich kam mir jetzt sehr verlassen vor und fühlte mich todunglücklich. Um mich von diesem bitteren Gefühle zu befreien, ging ich nach Urfa in die Blütengasse zu Frau Clara. Wenn ich mit jemandem, der mit so großer Liebe an Adolf hing, sprechen konnte, würde mir gleich leichter um das Herz werden. Vermutlich hatte Adolf bereits seiner Mutter geschrieben, denn es waren immerhin schon 14 Tage seit seiner Abreise vergangen. Dann konnte ich seine Adresse bekommen und ihm auftragsgemäß berichten, was inzwischen geschehen war. An sich war es nicht viel, aber für Adolf war jede Geringfügigkeit wichtig. Ich hatte Stefanie am Schmiedtoreck gesehen. Sie war tatsächlich verwundert, als sie mich allein dort stehen sah, denn so weit war sie doch über uns beide im Bilde, um zu wissen, dass ich in dieser Liebessache nur eine Nebenfigur war. Die Hauptperson aber fehlte. Das befremdete sie. Wie sollte sie sich das erklären? War Adolf auch nur ein stummer Bewunderer, so war er doch zäher und ausdauernder als alle anderen. Sie wollte diesen treuen Verehrer nicht missen. Ihr fragender Blick hatte mich so unvermittelt getroffen, dass ich nahe daran gewesen war, sie anzusprechen. Aber einerseits war Stefanie nicht allein, sondern wurde wie immer von ihrer Mutter begleitet, andererseits hatte mir mein Freund ausdrücklich befohlen, so lange zu warten, bis Stefanie mich selbst fragen würde. Sicherlich käme sie, sobald sie sich von seiner dauernden Abwesenheit überzeugt hätte, bei nächstbester Gelegenheit allein über die Brücke gerannt, um mich mit stürmischen Worten zu beschwören, was denn mit meinem Freunde geschehen sei. Es konnte ihm ja etwas zugestoßen sein. Vielleicht war er wieder krank, wie damals vor 2 Jahren, oder gar schon gestorben. Unausdenkbar. Immerhin hatte ich, wenn auch diese Aussprache vorerst noch unterblieben war, Stoff genug, um 4 Seiten eines Briefes zu füllen. Aber was war nur mit Adolf los? Keine Zeile kam von ihm. Frau Clara öffnete mir und begrüßte mich herzlich. Ich merkte ihr an, dass sie schon sehnsüchtig auf mich gewartet hatte. »Haben Sie Nachricht von Adolf?« fragte sie mich unter der Türe. Er hatte also auch der Mutter noch nicht geschrieben. Das beunruhigte mich sehr. Es musste etwas Ungewöhnliches geschehen sein. Vielleicht war in Wien doch nicht alles nach seinem Wunsche. Frau Clara bot mir einen Stuhl an. Ich sah, wie wohl es ihr tat, mir ihr Herz ausschütten zu können. Ach, die alte Klage, die ich schon Wort für Wort auswendig kannte, aber geduldig hörte ich ihr zu. Wenn er in der Realschule ordentlich gelernt hätte, könnte er jetzt schon bald seine Matura machen, aber er lässt sich ja nichts sagen. Wörtlich setzte sie hinzu, er ist der gleiche Dickschädel wie sein Vater. Was soll diese überstürzte Fahrt nach Wien? Anstatt das kleine Erbteil zusammenzuhalten, wird es leichtfertig vertan. Und was dann? Mit der Malerei, das wird nichts. Und auch das Geschichtenschreiben trägt nichts ein. Ich kann ihm dann auch nicht helfen. Ich habe ja noch die Kleine. Sie wissen selbst, was für ein schwächliches Kind sie ist. Und doch soll sie etwas Ordentliches lernen. Aber daran denkt Adolf nicht. Der geht seinen Weg weiter, als wäre er allein auf der Welt. Ich werde es nicht mehr erleben, dass er sich eine selbstständige Existenz schafft. Frau Clara kam mir bekümmerter vor als sonst. Tiefe Furchen standen in ihrem Antlitz. Ihre Augen waren verschleiert, die Stimme klang müde und resigniert. Ich hatte den Eindruck, dass sie sich jetzt, da Adolf nicht mehr bei ihr war, völlig gehen ließ und älter, kränklicher aussah als sonst. Gewiss hatte sie, um ihrem Sohne den Abschied leichter zu machen, diesem verschwiegen, wie es um sie stand. Vielleicht hatte auch das impulsive Wesen Adolfs ihre eigene Lebenskraft wach erhalten. Nun aber, da sie allein war, erschien sie mir als eine alte, kranke Frau. Was die folgenden Wochen brachte, habe ich leider vergessen. Adolf hatte mir kurz seine Adresse mitgeteilt. Er wohnte im 6. Bezirk in der Stumpergasse 29, zweite Stiege, zweiter Stock, Tür 17, bei einer Frau mit dem merkwürdigen Namen Zackreis. Das war alles, was er mir schrieb. Aber ich ahnte, dass sich hinter diesem hartnäckigen Schweigen mehr verbarg, als er sich anmerken ließ. Denn ich wusste, wenn Adolf schwieg, bedeutete das meistens nur, dass er zu stolz war, um darüber zu sprechen. Ich halte mich daher bei der Schilderung des zweiten Aufenthaltes in Wien an das, was Adolf selbst darüber in seinem Buche berichtet hat, ein Bericht, der sich übereinstimmenden Urteilen nach mit der Wahrheit völlig deckt. War ich nach Wien gefahren, um die Aufnahmeprüfung in die Akademie zu machen. Ausgerüstet mit einem dicken Pack von Zeichnungen, hatte ich mich damals auf den Weg gemacht, überzeugt, die Prüfung spielend leicht bestehen zu können. In der Realschule war ich schon weitaus der beste Zeichner meiner Klasse gewesen, seitdem war meine Fähigkeit noch ganz außerordentlich weiterentwickelt worden, so dass meine eigene Zufriedenheit mich stolz und glücklich das Beste hoffen ließ. Nun also war ich zum zweiten Male in der schönen Stadt und wartete mit brennender Ungeduld, aber auch stolzer Zuversicht auf das Ergebnis meiner Aufnahmeprüfung. Ich war vom Erfolge so überzeugt, dass mir die verkündete Ablehnung mich wie ein Jähschlag aus heiterem Himmel traf. Und doch war es so. Als ich mich dem Rektor vorstellen ließ und die Bitte um Erklärung der Gründe wegen meiner Nichtaufnahme in die allgemeine Malerschule der Akademie vorbrachte, versicherte mir der Herr, dass aus meinen mitgebrachten Zeichnungen einwandfrei meine Nichteignung zum Maler hervorgehe, sondern meine Fähigkeit doch ersichtlich auf dem Gebiet der Architektur liege. Für mich käme niemals die Malerschule, sondern nur die Architektenschule der Akademie in Frage. Dass ich bisher weder eine Bauschule besucht noch sonst einen Unterricht in Architektur erhalten hatte, konnte man zunächst gar nicht verstehen. Geschlagen verließ ich den Hansenschen Prachtbau am Schillerplatz, zum ersten Male in meinem jungen Leben uneins mit mir selber. Denn was ich über meine Fähigkeit gehört hatte, schien mir auf einmal wie ein greller Blitz einen Zwiespalt aufzudecken, unter dem ich schon längst gelitten hatte, ohne bisher mir eine klare Rechenschaft über das Warum und Weshalb geben zu können. In wenigen Tagen wusste ich nun auch selber, dass ich einst Baumeister werden würde. Freilich war der Weg unerhört schwer, denn was ich bisher aus Trotz in der Realschule versäumt hatte, sollte sich nun bitter rächen. Der Besuch der Architekturschule der Akademie war abhängig vom Besuch der Bauschule der Technik und den Eintritt in diese bedingte eine vorher abgelegte Matura an einer Mittelschule. Dieses alles fehlte mir vollständig. Nach menschlichem Ermessen also war eine Erfüllung meines Künstlertraumes nicht mehr möglich. Er war auf der Akademie abgewiesen worden, war gescheitert, noch ehe er in Wien richtig Fuß gefasst hatte. Nichts Furchtbareres hätte ihm geschehen können. Aber er war zu stolz, um darüber zu sprechen. So verschwieg er mir, was sich ereignet hatte, er verschwieg es auch seiner Mutter. Als wir uns später wieder sahen, war er über diese harte Entscheidung schon einigermaßen hinweggekommen. Er sprach kein Wort mehr davon. Ich achtete sein Schweigen und befragte ihn nicht darüber, weil ich wohl ahnte, dass da etwas nicht nach seinem Willen gegangen wäre. Erst im nächsten Jahre, als wir gemeinsam in Wien waren, enthüllten sich mir allmählich diese Zusammenhänge. Adolfs Begabung für Architektur war so offensichtlich, dass sie eine Ausnahme gerechtfertigt hätte. Wie viele wesentlich unbegabtere Schüler konnte man auf der Akademie treffen? Diese Entscheidung war also ebenso einseitig und bürokratisch wie ungerecht. Typisch aber ist Adolfs Reaktion auf diese für ihn beschämende Behandlung. Kein Versuch, eine Ausnahmestellung zu erreichen, keine Demütigung vor Menschen, die ihn nicht verstanden, aber auch kein Aufbegehren, keine Auflehnung, vielmehr eine radikale Wendung nach innen, ein trotziger Entschluss, selbst mit diesem schweren Schicksalsschlag fertig zu werden, ein erbittertes »Nun erst recht«, dass er für sich den Herren am Schillerplatz entgegenschleuderte, so wie er 2 Jahre früher mit seinen Lehrern abgerechnet hatte. Was das Leben an Enttäuschungen an ihn herantrug, wurde für ihn nur ein Ansporn, allen Widerständen zu trotzen, den eingeschlagenen Weg nun erst recht fortzusetzen. In dem Buche »Mein Kampf« steht der Satz, »Indem mich die Göttin der Not in ihre Arme nahm und mich oft zu zerbrechen drohte, wuchs der Wille zum Widerstand, und endlich blieb der Wille Sieger.«